Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 2, Dresden, 14. Oktober 1788. Du scheinst jeden Herbst beinahe eine Art von Flussfieber auszuhalten zu haben. Sollte nicht ein diätetischer Fehler mit Schuld dabei sein? Seit meiner Krankheit trage ich einen Brustlatz von feinem Flanell auf dem bloßen Leib und Socken von spanischer Wolle in den Schuhen. Sollte dies dir nicht auch gut sein? Du wirst dich über meine Weisheit wundern, aber ich habe Gesundheit schätzen gelernt. Meine Gesundheit ist wieder die alte, und es soll rasch wieder ans Arbeiten gehen, wenn ich jetzt nur die Werke Friedrichs durchgekostet habe. Fast glaube ich, dass meine Erwartung nicht befriedigt werden wird. Die Histoire de Saint-Thème hat viel Schülerhaftes in der Art zu erzählen und in den eingestreuten, oft sehr platten Bemerkungen in den ersten Briefen an Voltaire ist viel Geschwätz, viel übertriebene Demut und wenig Spuren des künftigen großen Mannes. Ich kann nicht glauben, dass Friedrich diese Produkte für den Druck bestimmt hat. Nach der Einleitung zur Histoire de Saint-Thème scheint er für Schriftstellerei Begeisterung gehabt zu haben. Auch zeigt dies sein Enthusiasmus für Voltaire, aber diese Begeisterung hat ihn oft während der Ausführung verlassen. Außer den Nachlässigkeiten im Stil zeigt sich oft eine gewisse Kleinheit in der Art des Gesichtspunktes, Verkennung fremden Verdienstes, Parteilichkeit, Vorurteil und dergleichen. Von sich selbst spricht er übrigens auf eine wirklich schöne Art, in dem Ton des wahrhaft großen Mannes, mit der Unparteilichkeit eines Fremden, ohne Anmaßung und affektierte Bescheidenheit. Ich hatte einen flüchtigen Einfall, ob ein episches Gedicht auf Friedrich keine Arbeit für dich wäre, versteht sich, ohne die konventionellen Schnörkel von Feerei und allegorischem Wesen. Auch könntest du etwas anderes an der Stelle der Hexameter brauchen. Sollte diese Gattung der Dichtkunst keiner Verbesserung, keiner Anwendung auf einen solchen Gegenstand fähig sein, das Begeisternde aus der Geschichte eines solchen Mannes in einem kleinen Raum zusammengedrängt mit möglichster Pracht der Diktion und des Wohlklanges dargestellt, mit Schilderungen der Fantasie aus der verschönerten wirklichen Welt durchwebt, wie die Episoden in Thomsons Jahreszeiten, sollte dies nicht ein interessantes Kunstwerk geben? Was meinst du dazu? Im Messkatalog finde ich auch die Geschichte der Verschwörungen. Kommt denn noch ein Teil davon heraus? Die Beitsche Schuld habe ich prolongiert, aber nur bis Neujahr. Es ist dies teuer genug. Die Post beträgt jetzt 280 Taler. Anfangs waren's 310 Taler. 100 sind bezahlt. 70 sind nach und nach für Prolongation aufgelaufen. Treibe also ja Göschen, dass er zu Neujahr spätestens dir das Geld für diese Schuld vorschießt. Wenn du monatlich etwas eher besorgst, so gehen dir 5% zu gut. Schneider Müller fragt auch manchmal, ob du nicht bald wiederkämest. Die Rezension vom Egmont habe ich noch nicht gesehen und ebenso wenig den September vom Merkur. Ich bekomme alles von dieser Art sehr spät. Lebe wohl für heute. Ich werde unterbrochen. Viele Grüße von M&D. Karner.